Brennen für die Reise, Lift testen, Flüge, Flügeln, Drohnen, Himmel, zig Bilder weiter klärt das Wetter. Wird schön, fightet über mein Gott, adieu. Sagte man, Maschinentropf, just die Gelder in die Ärmel. Nebst rumgekurve Schreddern oder Trader X und Null meinen. Klasse, stehen mank Querschiff.